Nichts könnt ihr noch tun. Sie überwachen einfach alles. Sie hören eure Handys ab und zeichnen alles auf, um es irgendwann mal gegen euch zu verwenden. Glaubt ja nicht, ihr bleibt davon verschont. Ha! Und da wagen sie es noch, von Freiheit zu sprechen. Die Zeiten sind schon lange vorbei. Und ich sage euch, wenn sich nicht bald was ändert, sieht es für uns ganz beschissen aus. Ist das Meinungsfreiheit? Totale Überwachung? Ist das Demokratie? Totale Überwachung? Meine Meinungsfreiheit? Bestimmen nur was sie und dann schreien der Demokratie! Totale Überwachung ist das Demokratie. Totale Überwachung, meine Meinungsfreiheit. Bestimmen nur noch sie und dann schreien der Demokratie. Ist das Meinungsfrei? Totale Überwachung. Ist das Demokratie? Totale Überwachung. Meine Meinungsfreiheit. Bestimmen nur das sie und das Schleier der Demokratie. Was sie tun und wie sie handeln, durch ihre Scheinheiligkeit und kann ihre Wahrung verwandeln. Ich bin ein Neonazi, das ist noch lange kein Grund, mich auszuspionieren, ist halt doch eh nicht meine Mund. Ist das Meinungsfrei? Totale Überwachung. Ist das Demokratie? Totale Überwachung. Meine Meinungsfrei.